Aber ihre Herkunft, ihre Produktion und die Gründe, die uns in die Lage versetzen, sie zu kaufen und zu nutzen, liegen in den Tropen und in den letzten 500 Jahren der wirtschaftlichen und politischen Integration Europas und Amerikas, die häufig mit der Ausbeutung tropischer Wälder und ihrer Menschen verbunden war. Unsere Entscheidungen sind wichtig. Im Winter 2018 veröffentlichte die Supermarktkette Iceland eine Weihnachtsreklame, die ganz anders war als die niedlichen, angenehmen Anblicke, die das Publikum in Großbritannien um diese Jahreszeit gewöhnt ist. Das in Zusammenarbeit mit Greenpeace entstandene Video zeigte, wie sich ein Zeichentrick-Orang-Utan durch das Zimmer eines kleinen Mädchens hangelt und dabei ihre Habseligkeiten durcheinanderbringt. Als Rang Tang nach einer Flasche mit Shampoo greift, hält er unvermittelt inne, heult auf und nimmt den Zuschauer mit in seine tropische Heimat. Plötzlich flackern Feuer, Zerstörung und Vernichtung über den Bildschirm. Rang Tang muss fliehen. Er ist ein Ökoflüchtling. Iceland ist ein multinationaler Konzern und man wird seine Motive und den Zeitpunkt sicher in Frage stellen, aber dass er nicht zertifizierte Palmölprodukte aus seinen Filialen verbannt, ist positiv. Außerdem vermittelt das Video eine hübsche, künstlerische Vision davon, welchen Einfluss wir alle auf eine viele tausend Kilometer entfernte tropische Heimat haben können, einfach indem wir im Supermarkt nach der falschen Flasche greifen. Wollen wir wirklich, dass lodernde Flammen und umstürzende Bäume unseretwegen Wälder und Lebensgrundlagen durcheinanderbringen? Selbst dann, wenn wir es nicht immer sehen? Es war vielleicht charakteristisch dafür, wie die westliche Welt häufig den Kopf in den Sand steckt. Der Werbespot wurde von Clearcast, dem Kontrollgremium für Fernsehwerbung, von den Bildschirmen verbannt. Er sei nach den Richtlinien für die Fernsehwerbung zu politisch, weil die Naturschutzorganisation Greenpeace daran beteiligt war. Das verhinderte aber nicht Millionen Klicks in den sozialen Medien. Letztlich haben dieses und die vorhergehenden Kapitel, genau wie das Video, immer wieder versucht, deutlich zu machen, dass wir alle in irgendeiner Form mit dem Schicksal der tropischen Wälder und dem Erfolg ihres Schutzes zu tun haben. Von indigenen Gruppen bis zu Kleinbauern, die überleben müssen. Von Unternehmen, die Gewinne erzielen, bis zu Regierungen, die das Los ihrer Bürger verbessern wollen. Von Naturschutzexperten, die sich für bestimmte Arten oder Biotope einsetzen, bis zu jedem Einzelnen, der am Supermarktregal steht, ein Auto startet oder am Check-in-Schalter des Flughafens ansteht. Wir alle sind mit unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation auf die Tropen angewiesen. Und wir alle sind dafür verantwortlich, was als nächstes geschieht. Ist es dann so schwer, ein gemeinsames, intensives Interesse an ihrem fortdauernden Bestand zu haben? Sie brauchen jeden von uns, heute mehr als je zuvor. Werden wir eine Antwort geben?